Und sieh mal an, da kommt ja mein Mart Bill mit einem Fernrohr unterm Arm, der gute alte Kerl. Da wollen wir beide mal in die Schenkstube gehen, Jungchen, und uns hinter die Tür stellen und wollen Bill ein bisschen überraschen, die gute alte Seele. Mit diesen Worten ging der Fremde mit mir in die Schenkstube zurück und ließ mich hinter ihm in die Ecke treten, so dass wir beide hinter der geöffneten Türe verborgen waren. Ich fühlte mich sehr unbehaglich und unruhig, wie man sich wohl denken kann, und meine Angst wurde dadurch noch größer, dass der Fremde offenbar selber Furcht hatte. Er machte den Griff seines Stutzsäbels frei und lockerte die Klinge in der Scheide. Und während der ganzen Zeit, dass wir da standen und warteten, schluckte er fortwährend, als ob er einen Kloß in der Kehle hätte, wie man zu sagen pflegt. Endlich trat der Captain ein, schlug die Tür hinter sich zu, ohne nach rechts oder nach links zu sehen, und ging quer durch das Zimmer an den Tisch, auf dem das Frühstück für ihn bereitstand. »Bill«, sagte der Fremde mit einer Stimme, der ich deutlich anmerkte, dass er alle Kraft aufgeboten hatte, sie recht laut und kühn zu machen. Der Captain drehte sich auf dem Absatz herum und sah uns an. Alle braune Farbe war aus seinem Antlitz gewichen, und sogar seine Nase war blau. Er sah aus wie ein Mensch, der ein Gespenst erblickt, oder den Teufel, oder sogar noch etwas Schlimmeres, wenn es das gibt. Und auf mein Wort, es tat mir leid, wie ich ihn plötzlich so alt und krank aussehend fand. »Nanu, Bill, du kennst mich doch, du kennst doch gewiss einen alten Schiffsmart, Bill«, sagte der Fremde. Der Captain riss den Mund auf, wie wenn er nach Luft schnappen müsste, und rief, »Der schwarze Hund!« »Wer denn sonst?« antwortete der andere, der sich offenbar etwas behaglicher zu fühlen begann. »Der schwarze Hund, immer noch der Alte, ist nun hier, um seinen alten Schiffskumpan Bill im Admiral Benbow zu besuchen. Oh, Bill, wir haben was durchgemacht, wir zwei, seitdem ich die beiden Greifer verlor.« Und dabei hält er die verstümmelte Hand in die Höhe. »Na denn, dann hör mal zu«, sagte der Captain. »Du hast mich gestellt, hier bin ich. Also dann mal los, was willst du?« »Das sieht dir ähnlich, Bill«, antwortete der schwarze Hund. »Bist immer noch der alte Billy. Ich will mir ein Glas Rum geben lassen von dem lieben Jungchen hier, der so nett ist. Und dann wollen wir uns hinsetzen, wenn's dir recht ist, und wollen ein vernünftiges Wort miteinander schnacken, als richtige alte Schiffskameraden.« Als ich mit dem Rum wieder hereinkam, saßen sie schon an des Captains Frühstückstisch, einander gegenüber, der schwarze Hund nach der Tür zu und etwas seitlings auf seinem Stuhl, so dass er, wie mir vorkam, das eine Auge auf seinem alten Schiffskumpan und das andere auf seiner Rückzugslinie hatte. Er befahl mir, hinauszugehen und die Tür weit offen zu lassen. »Durchs Schlüsselloch gucken gibt's bei mir nicht, Jungchen«, sagte er. Ich ließ die beiden miteinander sitzen und zog mich in den Zapfraum zurück. Obgleich ich mir natürlich alle Mühe gab, etwas zu hören, konnte ich lange Zeit weiter nichts hören als ein leises Gemurmel. Schließlich aber begannen die Stimmen lauter zu werden, und ich konnte ab und zu ein paar Worte vom Captain verstehen, meistens Flüche. »Nein, nein, nein, nein, nein, und damit basta«, schrie er einmal. Und ein anderes Mal, »wenn's zum Baumeln kommt, sollen alle baumeln, das sag ich.« Dann aber gab es ganz plötzlich einen furchtbaren Ausbruch von Flüchen und anderen Geräuschen. Stühle und Tisch fielen um, es folgte ein Klirren von Stahl und dann ein Schmerzensschrei. Und im nächsten Augenblick sah ich den schwarzen Hund in voller Flucht und den Captain scharf hinter ihm her, beide mit gezogenen Stutzsäbeln, dem schwarzen Hund aber strömte Blut von der linken Schulter herunter. Unmittelbar vor der Tür führte der Captain noch einen letzten furchtbaren Streich nach dem Fliehenden. Sicherlich hätte der Hieb ihm den Garaus gemacht, wenn er nicht von dem großen Gasthofschild des Admiral Benbow aufgefangen worden wäre. Man kann die Spur noch bis auf den heutigen Tag an der unteren Leiste des Rahmens sehen. Mit diesem Hieb war das Gefecht aus. Kaum war der schwarze Hund auf der Straße, so entwickelte er trotz seiner Wunde eine ungeheure Geschwindigkeit und war in einer halben Minute jenseits der Höhe verschwunden. Der Captain aber starrte wie geistesabwesend auf das Schild. Dann fuhr er sich ein paar Mal mit der Hand über die Augen und schließlich ging er in das Haus zurück und sagte zu mir: »Jim, rum!«